mein hoffnungsvoller Held, dem ich ja selbst verwandt und angeboren bin. Komm und erfasse meine Hand und höre mein getreues Raten, dass dir der Väter Ruhm und Taten im Spiegel vor die Augen stellt. Ich fasse dich und fühle schon die folgbare und mir geweihte Jugend. Du bist mein echter Sohn, ich deine Zeugerin, die Tugend.